Melde mich nochmal morgen. Auf Wiederhören, Frau Schulz. Lies die Aufgaben 5 und 6. Jetzt hörst du die dritte Nachricht am Telefon. Hallo Mats, hier spricht Oskar. Du wolltest doch Spanisch lernen, oder? Ich habe einen tollen Kurs gefunden. Zweimal in der Woche ganz in der Nähe. Entweder dienstags und freitags von 16 bis 17:30 Uhr oder montags und mittwochs von 15:30 Uhr bis 17 Uhr. Wir müssen uns aber spätestens bis Freitag anmelden. Denn der Kurs beginnt schon nächsten Montag. Ruf mich an. Heute hat die Sprachschule bis 19 Uhr auf. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo Mats, hier spricht Oskar. Du wolltest doch Spanisch lernen, oder? Ich habe einen tollen Kurs gefunden. Zweimal in der Woche ganz in der Nähe. Entweder dienstags und freitags von 16 bis 17:30 Uhr oder montags und mittwochs von 15:30 Uhr bis 17 Uhr. Wir müssen uns aber spätestens bis Freitag anmelden, denn der Kurs beginnt schon nächsten Montag. Ruf mich an. Heute hat die Sprachschule bis 19 Uhr auf.